Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zur Freitagnacht-Ausgabe. Wenn ihr euch heute Nacht mit mir hier live unterhalten wollt, dann ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111. Egal zu welchem Thema, wir können uns über alles unterhalten, das euch interessiert und das euch auf den Nägeln brennt. Die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Petra. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Petra, wie alt bist du? Ich bin 38. 38. Ja. Und ich rufe eigentlich zu dem Thema an von der gestrigen Nacht. Meine Krankheit ist mir peinlich. Mhm. Richtig. Und ich ging nicht mehr auf Sendung, weil es zeitlich nicht mehr hinkam. Mhm. Und zwar geht es darum, also ich leide häufig, oder sag ich mal, verständlich unter Abszessen. Mhm. Und zwar häufig in der Leisten- oder Achselgegend. Mhm. Wie groß sind die Abszesse? Ja, die sind verschieden groß. Ich sag mal so, wenn du dir vorstellen kannst, wenn du ein Hühnerei durchschneidest. Ein Hühnerei? Nur die Hälfte und legst sie so auf der Haut. Mhm. Könnte man meinen, so vom Abtasten her, dass das so dick ist. Ne? Also richtig so dicke Beulen? Richtig, genau. Plustern, ganz genau. Geschwüre, ja. So kann man das sagen. Richtig. Ne? Und und deswegen war ich auch schon so auf dem Krankenhaus. Mhm. Sind diese Geschwüre, sage ich mal, sind die mit Eiter auch gefüllt? Ja. Und wie gesagt, ich kann kaum laufen noch hinterher. Und aber hauptsächlich in den Leisten, ja, zwischen den Beinen, ja, und den Armen, sagst du? Ja, also überwiegend in der Leiste eigentlich. Mhm. Und peinlich ist mir das deswegen eigentlich nur, weil da ist sie eben halt in einer Region, sag ich jetzt mal, spricht kaum einer drüber. Mhm. Nur wenn es mal angesprochen wird, irgendwo ganz beiläufig, ach, das habe ich auch. Mhm. Wie lange hast du da schon? Ja, circa 20 Jahre. 20 Jahre? Ja, schon. Ich habe schon ganz, ganz viele Therapien hinter mir. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann mit 18, als es angefangen hat, hat es so plötzlich angefangen? Ja, von jetzt auf gleich. Mhm. Dass du irrsinnig gehemmt warst, mit einem Mann ins Bett zu gehen. Ja, ich sag mal so, die habe ich ja jetzt nicht immer, dass ich jetzt so sage, das eine Geschwür oder Abszessbild wird den anderen ablösen oder so. Das ist nicht der Fall. Ach so, ich dachte, die wären permanent immer da. Nee, und ist auch immer nur einer da. Mhm. Sind nie mehrere gleichzeitig da. Mhm. Ja, also man würde es nicht sehen oder so. Mhm. Nur allein, sage ich jetzt mal, halt dadurch, dass sich die Abszesse halt in dem Bereich befinden, sieht es dann so aus, dass vielleicht die meisten nicht drüber reden, weil die halt sagen, ah, das hat vielleicht etwas mit zu tun, dass man unsauber wäre oder so. Oder dass es eine Geschlechtskrankheit ist vielleicht. Oder so. Mhm. Ne? Mhm. So, und deswegen ist den meisten Leuten das wirklich so peinlich, dass da keiner drüber redet. Ja, ist es dir denn auch so peinlich, dass du nicht darüber redest? Ich rede ja darüber. Ich kann ja darüber reden. Aus dem einfachen Grund, weil ich gerne auch helfen möchte. Und zwar durch die ganzen Therapien, die ich gemacht habe, die haben mir halt nichts gebracht. Mhm. Ja. Und im vergangenen Jahr bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen, da hatte ich ja über 41 Fieber und so weiter, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr rühren. Mhm. Und da habe ich eine Entgiftung gemacht über 7 Wochen und habe mich also überwiegend nur vegetarisch ernährt. Mhm. Überwiegend, sie sagte mir selber, ich soll also nach Möglichkeit, auch nach dieser Entgiftung, auf Hühnereier verzichten und auf Schweinefleisch, weil da wären die größten Giftstoffe drin. Mhm. Ja. Und das hat geholfen? Und das hat wirklich geholfen. Das heißt, du bist jetzt frei von diesen Abszessen? Ja, frei nicht, aber ich kann damit leben. Ich kann also, ich weiß genau, da ist wieder einer im Anmarsch. Mhm. Jetzt dann nehme ich dann diese Kügelchen. Mhm. Da sind diese Hepasulfuris. Ja, und dann reduziert sich das nur alleine wieder. Richtig. Mhm. Ne? Die Zeit vorher, all die Jahre vorher, als du diese Therapie noch nicht angewandt hast, wurden die denn im Krankenhaus aufgeschnitten? Ja, immer. Die wurden aufgeschnitten, der Eiter wurde rausgelassen und dann wieder zugenäht. Richtig. Auch? Richtig, nee, zugenäht nicht. Da wurde so eine Drainage gelegt, damit die offen bleibt, die Wunde. Mhm. Wie oft warst du wegen dieser Abszesse im Krankenhaus? Ah, 15 Mal. 15 Mal. Mhm. Circa, ja. Mhm. Hast du denn auch schon mal unangenehme Dinge erlebt mit Männern im Bett, wenn nein. du nein, das nicht? Nein. Aber kannst du auch eigentlich noch vom Glück reden, dass es immer nur einer war und nicht ganz viele auf einmal ständig da waren? Richtig, nur man wird im Laufe der Jahre wird man verrückt, weil einer, der löst wirklich dann den anderen ab und Also war ganz schlimm und keiner konnte mir bisher auch sagen, woher das kommt. Wollte ich gerade fragen, man weiß nicht, woher das kommt. Nee, sonst hätte man irgendwas jetzt vermeiden können an Speisen, an irgendwelche Sachen, ne? Mhm. Also die Heilpraktikerin, die hat nur zu mir gesagt, ich hätte irgendwann mal eine schlimme Vergiftung gehabt. Mhm. Nie im Gesicht? Gar nicht. Auf der Brust, am Bein oder so etwas? Nichts. Das war immer der tröstende Spruch dann einer Hautärztin, ja, sind Sie doch froh, dass Sie das nicht im Gesicht haben. Mhm. Ja, da konnte ich aber wesentlich sitzen, sage ich, ne? Mhm. Ich habe dann nur sitzende berufliche Tätigkeit, das ist ganz schlimm dann manchmal. Also eine Krankheit, die eigentlich vielen Leuten auch peinlich ist. Du hast darüber gesprochen, hast vor allen Dingen eine Therapie für dich gefunden, ja, die dir geholfen hat. Die sicher nicht bei jedem anschlägt, aber ich meine, so als Rat und Tipp ist es gar nicht schlecht, das mal erwähnt zu haben. Mhm. Ja, weil die diese Tabletten, die ich vorgenommen hatte, also die haben dermaßen Nebenwirkungen gehabt, das war so schlimm, mir sind die Haare ausgegangen, ich hatte ein therapiebezogenes Ekzem gekriegt, also ganz schlimm, waren die Leberwerte alle erhöht ewig. Mhm. Aber also, jetzt ist mehr oder weniger alles im Griff. Ja. Das ist sehr schön. Danke für deinen Anruf und ich wünsche weiterhin alles Gute und gute Gesundheit auch. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss, Julian. Tschüss. 0800 5678 111, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr mich hier kostenfrei erreichen könnt, oder die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Michelle. Wie schön. 15 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Michelle. Mein Thema ist eigentlich Drogen. Also ja. Ich bin in so Drogenkreisen drin, kann man schon sagen. Mit deinen 15 Jahren? Ja. Was heißt denn Drogenkreise? Was nehmen die? Ja, bis jetzt haschig und ab und zu Pillen, aber ich habe bis jetzt noch keine probiert, aber ich möchte mal gerne so. Mhm. Das ist mein Problem. Mhm. All die Leute um dich herum, nehmen die bereits schon so etwas oder sind da noch mehrere, die so in deiner Phase sind, die es auch mal probieren möchten, aber es noch nicht getan haben? Ja, da sind auch noch mehrere, die es möchten und noch nicht getan haben. Mhm. Wie bist du in diese Kreise gekommen? Ja, das kam eigentlich ganz blöd so. Also mein bester Freund, der hat so andere Freunde kennengelernt und die haben erstmal mit Kiffen angefangen, ne? So, und dann kam er halt mit ein bisschen Hasch an so und meinte so, ja, willst du auch mal probieren und so. Und dann habe ich einfach nicht Nein gesagt, weil ich war schon neugierig drauf, ne? Ja, und das war dann jetzt so, wir haben dann immer so Partys gefeiert und das war dann fast jedes Wochenende und dann wurde auch immer gekifft so. Und letzte Woche kam dann halt so die Frage, ob ich nicht auch meine Pille probieren will, aber da habe ich erst Nein gesagt, so, aber jetzt will ich schon irgendwie probieren. Wie ist dir denn das Kiffen bekommen? Ach, eigentlich ganz gut. Also Michelle, ich würde dir wirklich, auch weil du erst 15 Jahre alt bist, dringlichst abraten von den Pillen. Lass die Finger von diesen Drogen. Das sind Drogen, mit denen man überhaupt nicht umgehen kann und man weiß überhaupt nicht, was die mit einem anstellen. Wenn du erwachsen bist, kannst du es vielleicht irgendwann für dich nochmal neu entscheiden. Aber jetzt würde ich an deiner Stelle wirklich die Finger davon lassen. Du weißt überhaupt gar nicht, was für ein Giftzeug du da in die Hände bekommst. Wer das wo gemischt hat und welche Chemikalien da drin sind. Klar, du hörst sicher irgendwelche tollen Geschichten von Leuten, aber die weniger tollen Geschichten, die hörst du nicht so. Dass Leute krank werden davon, dass sie geistige Störungen, Defekte kriegen, dass sie Spätfolgen haben und so weiter. Vor allem, du bist so jung noch, weißt du, das muss man ja auch berücksichtigen. Also, ich verstehe die Neugier, die hatte ich auch früher. Und ich will dir jetzt auch nicht die Moralkeule hier um die Ohren schlagen und sage, lass die Finger davon. Aber ich sag's wirklich ernst gemeint, lass die Finger davon. Nicht aus moralischen Gründen, sondern weil ich glaube, dass es einfach nicht gut ist und die Gefahr, dass du in irgendeine Sache da reingezogen wirst und vielleicht dein Leben nach 2 Jahren gar nicht mehr im Griff haben wirst, ist einfach viel zu groß. Muss nicht sein. Die Erfahrung vielleicht irgendwann kannst du ja nochmal machen, aber nicht jetzt als 15-Jährige. Ja, da hast du schon recht, aber die Neugierde ist schon irgendwo da, und weißt du. Klar, aber es gibt ja im Leben immer wieder ganz verrückte Neugierden und man muss ja nicht jeder Neugierde nachgehen. Man muss ja auch mal ein bisschen abwägen, was ist gut und man kann sich auch erkundigen, welche Gefahren damit verbunden sind. Ja, das weiß ich schon. Weißt du, es gibt, ja gut, da kannst du auch sagen, ich bin neugierig auf Heroin oder auf Kokain. Nein. Ja gut, ne, aber da könnte man auch so argumentieren. Da ist natürlich auch die klare Antwort, um Gottes Himmels Willen, lass die Finger davon. Aber Heroin und Kokain, so, das wäre echt das Letzte, was ich machen würde. Ja, aber das sind natürlich alles so Stufen, ne? Du hast jetzt mit Haschisch angefangen, du trinkst wahrscheinlich gerne mal Alkohol, wahrscheinlich auch. Nee, das ist eigentlich schwierig. Das nicht. Aber gut, du hast mit Haschisch angefangen, ist ja auch schon ein bisschen heikel in dem Alter. Und wenn jetzt die Pille, und so geht das Schritt für Schritt weiter. Ich würde an der Stelle wirklich mich auch nicht unter den Gruppenzwang stellen lassen und nach dem Motto, komm, jetzt mach mal mit oder so. Scheiße, okay. du hast es hinterher auszubaden, wenn es dir mies geht. Oder wenn du so drauf bist, dass du gar nicht mehr ohne diese Sachen vielleicht irgendwie lustig sein kannst und feiern kannst. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Also ich will es ja nur einmal probieren. Das sagen alle Leute, ja, Michelle, das sagen alle Leute immer, die mit Drogen anfangen. Ich versuch's erstmal. Und dann haben sie es einmal genommen und dann sagen sie, naja, ich nimm's mal noch ein paar Mal, aber ich hab's im Griff. Und irgendwann hast du es nicht mehr im Griff, nach einem Jahr oder so. Ja, schon, aber das ist irgendwie so dieser gewisse Reiz daran. Ich kann das total nachvollziehen und verstehen, weil ich das selbst auch immer wieder erlebt habe und auch erlebe, dass man neugierig auf solche Sachen ist. Du hast auch schon gemacht. Ich wäre auch neugierig, meine Pille zu nehmen, aber ich mache es nicht. Ich mache es wirklich nicht, weil ich Schiss davor habe, was für Kettenreaktionen das in meinem Gehirn auslösen kann. Ich mache es nicht. Es ist viel zu gefährlich. Es bringt nichts. Ja, da hast du schon recht, auf jeden Fall. Mhm. Mehr kann ich kann dir da wirklich nur so ganz meine persönliche Meinung auch zu sagen. Letztendlich musst du das für dich ganz persönlich auch entscheiden irgendwann. Und auch dann so die Stehkraft haben, zu sagen, deinen Freunden gegenüber, nee, kein Bock, mache ich jetzt nicht. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Ja, dann mach das. Kein Problem. Mach es. Die Zeit läuft, es läuft gar nichts weg. Du kannst es immer noch in ein paar Jahren mal überlegen. Aber jetzt musst du es wirklich nicht machen. Und ich würde es auch wirklich sagen, tu es wirklich nicht, Michelle. Ja, okay, danke. Ja, okay. Noch viel Spaß bei deiner Sendung und noch viel Glück. Und okay. Deine Sendung ist echt super cool und Dankeschön. Einfach geil. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ich muss noch mal kurz meine Moderatorenrolle verlassen, weil es so ein bisschen in mir überschwappt. Ich will es mal ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, so für die Insider unter euch. Helft Christian. Helft Christian. Ich war heute wieder dabei und muss das deshalb jetzt hier so sagen. Helft bitte Christian. Frank, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Morgen. Hallo Frank. Ja, ich kann so ein bisschen darüber erzählen. Also ich bin die Folge von was meine Voranruferin vorhatte. Und zwar habe ich auch sehr früh mit Drogen angefangen. Ja. Also so mit 13,5. Mhm. Mit Haschisch und das ging dann später auch über Pillen. Mhm. Und viel davon, ich habe auch gesagt einmal. Mhm. Und das wurde dann immer mehr. Also klassisch, ne? So wie Sie vorhin auch sagten, ich will es ja nur einmal probieren. Und dann genau. Ist man einmal in den Teufelskreis drin und dann eskaliert es irgendwann. Genau, man denkt eigentlich, das ist gar nicht so schlimm und dann nimmt man einfach mehr davon. Und dann probiert man auf jeden Fall auch andere Drogen aus. Und irgendwann endet es dann so, wie es bei mir geendet ist, in der Schizophrenie halt. Mhm. Und das ist ganz furchtbar. Du bist Schizophrenie krank. Ja, genau. Ich hatte ja gestern einen Anrufer, der erzählte darüber. Hast du es vielleicht mitbekommen? Ja, richtig. Das war sehr dramatisch. Das war ein junger Mann von 21 Jahren, der nicht mehr arbeiten konnte. Aber dem geht das ja noch ziemlich locker ab. Bitte? Bei dem geht das ja noch ziemlich locker ab eigentlich. Weil bei mir, ich bekomme Medikamente, aber die wirken irgendwie nicht so richtig. Mhm. Also, lass uns noch mal eins an dem anderen reden. Was hast du in der Hochzeit deines Drogenkonsums alles genommen und verbraucht? Kokain, Haschisch, LSD, Speed. Mhm. Ja, und. Also richtig hardcore schon, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Heroin auch? Einmal, aber das fand ich irgendwie nicht so besonders. Warst du richtig abhängig? Musstest du die Sachen haben, um überhaupt existieren zu können? Ja, das ist so eine Sache. Also das hat nichts mit Schmerzen oder so zu tun, wenn man das nicht bekommt, sondern das hat mehr damit zu tun, dass man dann nicht mehr fröhlich sein kann. Ja, und es ist eine psychische Abhängigkeit. Ne? Genau. Alles klar, ja. Setzte dann plötzlich deine Krankheit ein oder wie kam das? Das fing eigentlich mit Depressionen an. Mhm. Und das war auch nicht vorauszusehen, dass irgendwie eine Schizophrenie anfängt. Mhm. Ich habe dann Antidepressiva und so was bekommen. Mhm. Wieder Chemie, wieder Pillen? Genau, habe allerdings auch weiter Drogen genommen. Und dann vor eineinhalb Jahren bin ich dann ausgeflippt, habe meine Wohnung so brei gehauen. Und dann habe ich gemerkt, es wird sehr gefährlich. Mhm. Und dann habe ich mich selber eingewiesen in die Psychiatrie. Mhm. Ja, und dann war die Diagnose halt Schizophrenie. Was heißt das bei dir jetzt ganz genau? Wir haben gestern schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht erklärst du es jetzt auch nochmal, vielleicht für die Leute, die gestern nicht in der Sendung dabei waren. Was ist das genau für eine Krankheit? Man hat ja immer, habe ich gestern auch gesagt, so Vorurteile. Ein Schizophrener, das ist jemand, der hat eine Klatsche und der ist irgendwie halt im Irrenhaus. Ja, richtig. Aber so ist es natürlich nicht. Beschreib doch mal die Symptome dieser Krankheit bei dir. Ja, bei mir ist es halt so, wenn ich rausgehe oder so, habe ich das Gefühl, die Leute gucken mich an und bewerten mich halt, so wie ich aussehe. Und das kann einem tierische Angst bereiten, ne? Das hört sich auch so Larifari an, aber das kann einen in Angst und Schrecken versetzen, ne? Ja, vor anderthalb Jahren war es ganz schlimm. Das war halt, wenn ich halt rausgegangen bin, das waren alles Feinde für mich. Die Leute, die mir entgegengekommen sind und so, und das war sehr gefährlich. Hörst du auch Stimmen? Ja, aber meine eigene Stimme, das ist so zu erklären, die Stimme, wenn man nachdenkt zum Beispiel. Das heißt, also, wenn du nicht sprichst, hörst du dennoch deine eigene Stimme? Ja, genau. Nämlich die Gedanken, die du denkst, hörst du als deine eigene Stimme? Genau. Die erzählen dann, Mensch, die beobachten dich und die bewerten dich und jetzt mach bloß keinen Fehler und das ist ganz schlimm. Also ich gehe auch selten nach draußen, bin eigentlich kurz zu Hause. Ja, wie lebst du? Du bist 23 Jahre alt. Kannst du irgendeinen Beruf überhaupt nachgehen? Ich hatte eine Lehre angefangen, aber da ging dann natürlich los. Meine Kollegen hatten alle was gegen mich angeblich. Also habe ich mir eingebildet und die wollten mir alle schaden. Dann habe ich damit aufgehört, dann eine ganze Zeit gar nichts gemacht, meine Therapie gemacht. Also man ist bei dieser Krankheit auch, das habe ich gestern auch gelernt im Gespräch, so eigentlich sozial unfähig, ne? Sich in eine Gruppe beispielsweise einzuordnen, mit Menschen zusammen irgendetwas zu machen. Ja, genau, da geht also gar nicht. Das heißt, im Moment machst du auch gar nichts, du hängst zu Hause rum. Ja, im Moment ja. Ich habe jetzt wohl eine Rehabilitation zur Arbeit beantragt und will mal probieren, ob das funktioniert irgendwie. Aber im Moment sieht wohl sehr schlecht aus. Wie lange warst du in der Psychiatrie? Acht Wochen. Und dann war ich in der Tagesklinik, heißt das. Das ist eigentlich das Gleiche. Dass man da von morgens bis abends bleibt und kann dann nach Hause gehen. Und du bekommst im Moment Medikamente, um dich so bei der Stange zu halten. Ja, aber da ist das Problem, dass die nicht so wirken, wie die eigentlich wirken sollten. Hast du denn jetzt eine Aussicht, dass das irgendwann richtig wieder im Griff sein wird und du ein relativ normales Leben wirst leben können? Ja, man sagt eigentlich, viele sagen, es wäre zu heilen, andere sagen wieder, man kann nicht heilen, also das ist eine Sache. Also da streiten Ärzte sich irgendwie. Hast du, lebst du sehr einsam, vereinsamt, oder hast du dennoch vielleicht eine Freundin oder ein paar Freundinnen, mit denen du ab und zu mal was machst? Nee, eigentlich nicht, das wäre auch gar nicht möglich. Du lebst also alleine in einer Wohnung und bist eigentlich auch ein ganz einsamer Mensch. Ja, genau, das Einzige, was ist, meine Eltern kommen immer wieder mal vorbei. Aber sonst bin ich eigentlich immer zu Hause. Wie verbringst du so deine Tage und Nächte? Ich höre eigentlich Musik und gucke Fernsehen den ganzen Tag. Und sonst mache ich gar nichts. Ist ja auch nicht so ein tolles Leben, ne? Da hättest du dir sicher früher auch anders vorgestellt, was du so mit Anfang 20 mal machen würdest. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wenn man dann mal Leute trifft von früher und die erzählen mir dann stolz, dass die immer noch Pillen nehmen und so weiter. Also ich bin richtig dankbar, dass du jetzt anrufst, weil das, was ich gerade zu der Michelle gesagt habe, ne, klingt immer vor allen Dingen, wenn ich als sehr Älterer ihr das sage, so belehren und von oben herab. Wenn du das jetzt sagst, und ich hoffe, dass sie auch noch dabei ist im Moment, hat das eine ganz andere Wirkung, weil du hast es am eigenen Leibe erfahren, du bist doch noch jünger als sie und du kannst sagen, das und das hat das bei mir ausgelöst, lass die Finger davon. Das hat ja noch viel mehr Gewicht, wenn du es sagst. Das auf jeden Fall. Also ich kann ja nur davon abraten, weil man geht da immer weiter. Das ist so ein tolles Gefühl, da will man immer mehr von haben. Von was lebst du im Moment? Sozialhilfe. Sozialhilfe. Das ist auch so eine Belastung halt. Wenn man dann mal irgendjemand trifft beim Einkaufen oder so und die Fragen rein, dann muss man sagen, du bist schizophren oder so. Und dann, das ist sehr peinlich eigentlich. Bist du, ich gehe mal davon aus, dass du früher schon einen Bekanntenkreis hattest oder vielleicht sogar einen Freundeskreis? Ja, aber einen schlechten. Die haben sich dann so alle von dir weggetan, als du krank wurdest und dich zurückgezogen hast? Nee, umgekehrt. Ich habe mich von denen abgekapselt. Achso. Es gab also keinen wirklich nahen Menschen, der, wo du sagen würdest, das ist mein Freund und der hat dann auch noch eine Weile zu mir gehalten? Nee, eigentlich nicht. Wie ist es mit Frauen? Wie war das früher mit Beziehungen? Ja, also ich hatte eine Beziehung bis vor eineinhalb Jahren. Aber da habe ich Schluss gemacht, weil ich mir dann eingeredet habe, sie würde mir fremdgehen und so Spiele und das wurde mir alles viel zu gefährlich. Mhm. Auch eine Folge der Krankheit, ne? Dass du dir wahrscheinlich Dinge eingebildet hast, die gar nicht real so waren. Genau. Ja. Also Frank, nochmals vielen Dank für deinen Anruf. Halt auch so als Warnung für andere, auch ganz junge Leute vielleicht. Und ich wünsche dir von Herzen, dass es klappt, dass du es in den Griff bekommst und dass du irgendwann wieder was Ordentliches machen kannst. Also was wäre denn dein Wunsch beruflich, was du gerne machen würdest wollen? Oh, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auch nicht so ein Traum, wenn du jetzt so zaubern könntest. Wohin würdest du dich zaubern? Ach, ich weiß echt nicht. Also, nee. Naja. Da mache ich mir so gar keine Gedanken mehr drüber im Moment. Gut. Es geht ja auch erstmal darum, dass du einigermaßen gesund wirst und dann kann man sich die Gedanken ja machen. Genau. Ne? So ist es. Alles Gute, Frank. Auf Wiederhören. Ja, vielen Dank. Tschüss. Martina, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Martina. Ich hoffe, ich komme gut an. Super gut. Du kommst fabelhaft an. Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich trotzdem. Das ist auch ganz normal. Ja, also mein Thema ist, dass du der Grund bist, dass ich mich von meinem Ehemann getrennt habe. Und was das mit Christian von Big Brother zu tun hat. Oh, das hört sich aber jetzt sehr geheimnisvoll an. Ja, ich bin der Grund. Die Redaktion hat so gesagt, ich soll nicht so viel über Christian erzählen, sondern eigentlich erstmal darüber erzählen. Doch, darfst du wohl. Nein, du darfst nicht über ihn herziehen. Nein, nein, was redest du? Ich weiß nicht, wenn die Redaktion schmeißt, ich gleich raus und sagt, nicht will ich über Christian reden. Nein, doch, wir können über Christian reden. Aber ihr erzählt erstmal über das Erste, das klingt ja viel, viel dramatischer. Ja. Ich bin schuld, dass du das schon... Schuld kann man nicht sagen. Du bist der Grund dafür, dass ich das geschafft habe, mich von meinem Ehemann zu trennen, will ich mal so sagen. Oder dass ich das gepackt habe und gemacht habe und getan habe. Einmal, bist du derjenige, ich bin krank gewesen lange Zeit und habe die Nächte durchgemacht durch meine Krankheit. Darf ich fragen, was du hattest? Was? Ach, ich war durch einen Unfall, ist meine Schilddrüse, ich bin schilddrüsenkrank, nicht? Also wer schilddrüsenkrank ist, weiß das. Und habe durch einen Unfall einen Schilddrüsenkollaps, haben die mir erklärt, bekommen. Und also dann mir ging es sehr, sehr schlecht. Ich habe nachts nicht geschlafen, habe ständig Herzrasen gehabt. Und wie gesagt, dann habe ich mir Domian angeguckt. Und warst lange wach und hast dann entsprechend Fernsehen geguckt oder Radio gehört? Ja, klar. Aber zu der Zeitpunkt, das war so der Auslöser, auch dann hat mein Mann mich eben sehr viel alleine gelassen. Wir haben drei Kinder und die sind allerdings schon relativ groß, 10, 16 und 17 mittlerweile. Hat mich viel mit den Kindern alleine gelassen und ist seine eigenen Wege gegangen und hat mich überhaupt nicht unterstützt, hat mich dann nachher, ja, wenn man krank ist, wir haben keinen Sex mehr zu dem Zeitpunkt gehabt und hat mich dann auch als nicht mehr vollwertige Frau und sowas alles, nicht? Und durch deine Sendung, ich bin ja immer bei dir geblieben, bin nachher auch wieder gesund geworden, habe meine, deine Sendung dann aufgenommen, wenn ich denn nachts geschlafen habe, aber an sich kann ich nachts immer noch sehr gut aufbleiben, kann ich einfach mal so sagen. Vielleicht bin ich auch mehr Nachtmensch. Naja, auf jeden Fall hast du dann immer so, wenn du mit irgendwelchen Anrufern telefoniert hast, hast du immer gesagt, dann trenne ich doch von dem, was hält dich noch bei dem? Und das waren so Charakterzüge, die mein Mann dann auch immer hatte. Mhm. Und das war so für mich der Auslöser, dass ich gesagt habe. Also es waren so ähnliche Situationen, die du hier besprochen gehört hast, genau. Wie bei dir zu Hause. Wie bei mir zu Hause. Mhm. Zum Beispiel hast du mal gesagt, ja, der ist doch so, so geizig, wer so mit Geld geizt, der geizt auch mit Liebe, ne? Hast du mal gesagt? Das habe ich mal gesagt, ja. Ja, das stimmt. Und da kann ich dir, diesen Satz hatte ich meinem Mann aber vorher auch schon mal gesagt. Und das hat mich so, weißt du, unterstrichen, das musst du, und das sind immer solche Sachen, ne? Immer kam mal wieder was anderes, wo wir dann übereinstimmten und dann immer... Also war so eine Identifikation da und das hat dann zur Auslösung geführt, dass du dich von deinem Mann wirklich dann getrennt hast. Ich habe das auch vor meinen Freunden gesagt. Ich habe immer gesagt, Domian hat mich da unterstützt und der ist derjenige, der daran schuld ist. Oder schuld kann ich ja nicht sagen. Ich sehe das ja positiv. Wie lange bist du jetzt von ihm getrennt? Erst zwei Monate. Wie ist das geregelt mit den Kindern? Sind die bei dir? Teils. Also mein Mann ist kein schlechter Vater, würde ich mal sagen. Und ich habe die beiden Großen bei ihm gelassen und die Kleine mitgenommen. Das war aber auch mit Absprache mit... Ja. Ich lebe von der Sozialhilfe. Ein bisschen muss man jetzt zahlen, aber der Rest ist mit Sozialhilfe aufgestockt. Also es ist auch mit dem Jugendamt dann abgesprochen? Jugendamt nicht. Ich habe nur vom Amt für Soziale Dienste so eine Frau gehabt, so eine Psychologin oder sowas, die dann ist das organisiert gesagt hat, nimm das jüngste Kind mit, das jüngste Kind mit, und das habe ich dann auch umgesetzt. Nur sind zwei Monate, das ist ja ganz frisch noch. Ja, so drei Monate. Wie fühlst du dich? Wie kommst du dir jetzt in der neuen gut? Klasse, also ich sage mal, ich warte auf das tiefe schwarze Loch, in das ich reinfalle, weil, und da kommen wir jetzt so auf Christian, ne? Lass mich noch kurz fragen, wie lange wart ihr verheiratet? Ich bin 2 Tage vor unserem 20. Hochzeitstag ausgezogen. Vor dem 20. Hochzeitstag? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so die letzten Jahre immer sehr geschauspielert. Mhm. Das hat keiner in unserem Bekanntenkreis gewusst. Also dann bin ich froh, dass ich das, ohne dass wir miteinander geredet haben, so ausgelöst habe. Ich habe immer gesagt, was sind die Leute blöd, die brauchen Christian noch nicht anzurufen, das ist der Menschenverstand, der einen eigentlich dahin bringt. Also mir war das klar, aber du hast mir irgendwie die Stütze gegeben. Mir war es klar, dass ich mich trenne, aber dieses Unterstreichen, das zu tun, und das hast du einfach durch deine Gespräche einfach. Okay, da freue ich mich, dass das so eine gute Wendung bei dir genommen hat. Jetzt will ich aber, auch wenn meine Leute das gar nicht gerne wollen, aber wir machen es trotzdem hier. Es sei denn, die drehen mir hier den Hahn zu, aber das trauen die sich, glaube ich, gar nicht. Sag mir mal was zu Christian. Ja, muss ich mir gleich, mir ist wieder so warm hier. Mein Mann hat sehr viel gemeinsam mit Christian. Ja. Das war so den ersten, jetzt ist es dir warm. Ja, mir ist total warm. Ich komme jetzt in Fahrt, also deswegen muss ich jetzt die Jacke ausziehen. Ja, mein Mann hat sehr viel gemeinsam mit Christian. Und ich muss dir ehrlich sagen, Christian finde ich trotz allem sehr verletzend. Ach, aber die Frauen sind viel verletzender und viel hinterhältiger. Das gebe ich dir auch zu. Aber ich bin ja nicht so wie die Frauen da in dem Haus. Ich bin keine Steffi. Nein, das wollte ich ja auch gar nicht sagen. Jetzt. Also bei Steffi habe ich dann manchmal gedacht, Mann, halt doch endlich die Klappe. Du hältst dich um dein... Ja, wirklich. Ja. Also das ist so. Aber ich sag nur, diesen Mann kann ich verstehen. Ich kann hinter diese Fassade gucken von Christian. Der ist nämlich einer, der verletzt. Und dahinter ist er total frech. Er hat ja im Prinzip heute im Sprechzimmer geweint. Heute war er gar... Also ich habe nur auf die Tränen gewartet. Ich er wäre beinahe zusammengebrochen, ne? Ja, der ist zusammengebrochen. Ich sag... Also ich gucke das mit meiner 10-jährigen Tochter, wir gucken total Big Brother, beide, das ist unser gemeinsamer Abend immer. Also ich finde diese Big Brother Staffel ja so spannend, dass ich keine verpasse. Martina, ich stehe im Moment unter einer ganz großen Spannung. Ja. Wir haben eine ganze Menge Faxe bekommen von Zuschauern und Zuhörern, die gesagt haben, warum redet ihr über diesen Driss Big Brother so viel? Warum verschwendet ihr eure Sendezeit? Es gibt doch so viele andere interessante Anrufer. Das ist so spannend heute. Halt, das ist die eine Seite. Die andere Seite, die schreiben uns oder faxen uns, geil, redet noch mehr über Big Brother. Jetzt sitze ich hier zwischen den beiden Stühlen und muss aber über Big Brother, das ist einfach so. Ja. Das muss, nach dem, was heute alles passiert ist und Daniela hat sich da mit Karim abgeknutscht, hast du auch gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Ich habe das gestern, habe ich die beiden ja schon unter der Decke da, das war ja so der Schluss der Sendung. Ja, ja. Gesehen und ich glaube, hier zwischen Alida und Frank bahnt sich nämlich auch was an. Es ist ja Spannung hoch 3. Es ist sehr spannend, ja. Aber nochmal auf Christian zurückzukommen, es mag sein, dass ich dann natürlich, wenn du üble Assoziationen hast, auch zu deinem Mann, dann ist das völlig verständlich, dass du so reagierst. Und nein, auf der anderen Seite tut er mir natürlich auch irgendwie vielleicht Mitleid oder sowas. Ich ihn in den Arm nehmen und trösten und sagen, Mensch, du müsstest einfach, weißt du, ich verstehe ihn ja, weil ich, das ist ja wie mein Mann, ich habe heute habe ich so gedacht, Respekt, die ganze Gruppe ist gegen den, und das muss man sich mal vorstellen, die leben auch so eng im Raum zusammen, und wenn alle gegen einen sind und er hält trotzdem durch, und da war ja heute auch der erste leichte Zusammenbruch von ihm, ne? Ja. Also der macht schon einiges da auch mit. Ja, also was zum Beispiel Christian jetzt anders hat als mein Mann, die Einsicht, und das zu ändern. Mhm. Das hat mein Mann nicht gehabt. Mhm. Gut, jetzt wollen wir die Nicht-Big Brother-Fans, ich weiß nicht, strapazieren, denn die wissen ja gar nicht, über was wir hier reden. Ne? Wenn man das nicht sieht, dann denken die, sind die bescheuert, die reden über Christian und wie sie da alle heißen. Ja. Was ist dein Tipp für morgen? Wer fliegt raus? Ja, klar, Steffi. Steffi. Klar wie Großbrüher. So sehe ich auch. Also ich habe mich, es gibt ja noch ein paar Big Brother-Leute in meiner Bekanntschaft, und wir haben alle gesagt, Steffi fliegt raus. Ja, hast du auch gewählt? Also angerufen? Nee, ich bin ja Sozialhilfeempfänger, das kostet mich immer alles. Stimmt. Die 990er-Nummern. Genau, ja, macht das nicht, die saugen euch das Geld aus allen Ecken aus der Tasche. Ja, ja, sehe ich auch so. Martina, gut. Kannst du mir angerufen, das kostet nur. Das kostet, genau. Gut, dass es dir gut geht. Ja, ja. Alles Gute weiterhin. Ja. Ciao. Alles Gute. Tschüss. Was machen wir denn jetzt? Es ist immer so kurz, ein paar Sekunden vor halb. Ich entscheide jetzt mal ganz frank und frei. Wir machen jetzt eine Pause, 1 Uhr 29 und 20 1:30 und 33 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne feste Themenvorgabe von uns. Ihr könnt hier mit mir reden, wenn ihr mit mir reden wollt. Meine heiße Nummer hier in Köln im Studio, kostenfrei, ist 0800 5678 111. Svenja. Svenja, 22 Jahre alt. Hallo. Ja. Hallo Svenja. Hallo. Jetzt verschlägt sie erstmal die Sprache. Ja, doch. Also mein Thema ist, dass ich Probleme habe mit Abführmitteln. Mit Abführmitteln? Ja. Warum nimmst du überhaupt Abführmittel? Ja, das hat irgendwann mal angefangen, weil ich abnehmen wollte. Mhm. Und dann hat es erst so zwei Stück mal geklaut von meiner Mutter, weil die braucht die. Mhm. Und ja, dann wurden es halt immer mehr und immer regelmäßiger. Und mittlerweile ist das wohl ziemlich schlimm. Also wie lange nimmst du denn jetzt schon Abführmittel? Ein Jahr? Zwei Jahre? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Wie viel? Ja, es war am Anfang halt weniger und mittlerweile so ungefähr 3 Packungen die Woche. 3 Packungen die Woche? Ja. Wie viel sind denn das pro Tag dann? Ja, das ist halt unregelmäßig, wann ich das mache. Also eine Packung hat 20 ungefähr, also sind ungefähr 10 pro Tag. 10 Abführtabletten pro Tag? Ja. Das ist halt, ich weiß vom Kopf her, dass es falsch ist, und ich weiß auch, dass man davon Darmkrebs bekommen kann. Mhm. Und aber das heißt, dass du doch eigentlich ständig Durchfall hast, ne? Ja. Ne? Du hast wahrscheinlich dann gar keinen normalen Stuhlgang mehr, seit langem schon nicht mehr. Ja, also es ist so, ich esse auch nicht normal. Mhm. Das habe ich mir fast schon gedacht jetzt, ja. Ja, ja, und es ist halt so, ich kann das eigentlich normalerweise, wenn ich, also ich wohne eigentlich alleine und bin halt nur am Wochenende daheim, und ich kann das eigentlich ganz gut kaschieren, wenn ich halt alleine bin, dann esse ich nichts, dann brauche ich das ja auch nicht zu nehmen. Aber wenn ich dann hier zum Essen mehr oder minder gezwungen bin, weil die Familie halt da ist und so, dann kriege ich halt dieses Problem, dass ich das nicht lange in mir ertrage. Isst du denn im Übermaß dann auch, also so wie eine bulimische Person das macht? Nein. Das nicht. Also isst, was wir jetzt normal nennen würden, aber das erträgst du nicht in dir? Das ertrage ich nicht, nein. Ich, also. Und knallst dir dann gleich die Apfeltabletten danach drauf? Das hat zur Folge, dass sich das verdünnt und du zur Toilette musst. Ja, so, genau. Mhm. Das heißt, du verbringst dann auch sehr viel Zeit deines Lebens auf der Toilette. Ja, also es ist so, ich mache das natürlich dann meistens so, dass ich, wenn ich hier mache, abends und dann, dass ich nachts dann halt das 3-4 Mal raus muss, aber das geht dann. Gibt es denn überhaupt schon mal Zeiten, wo du etwas noch normal in dir behältst? Nein, mittlerweile nicht mehr. Das gab's also, und das bis vor kurzem eigentlich auch, aber seit so ungefähr 3 Monaten schaffe ich das gar nicht mehr. Mhm. Wie, du lebst alleine, sagst du? Wie ernährst du dich, wenn du alleine bist zu Hause? Fangen wir mal morgens an. Isst du ein Frühstück oder gar nichts? Morgen? Nee, gar nichts. Trinkst du Kaffee oder Tee? Ja, Kaffee wohl ganz viel. Und also ich habe eine ganze Zeit lang mal so Diätlimonaden halt sehr viel getrunken, statt zu essen. Mhm. Wie geht's dann weiter? Mittags? Ja, es ist unregelmäßig. Also wenn, dann habe ich meistens so trockenes Brötchen oder sowas. Mhm. Oder ja, so halt. Und das trockene Brötchen funktioniert dann auch oder nimmst du danach auch noch eine Apfeltablette? Ja, das kommt dann halt darauf an halt. Also ich nehme ja wenn nicht eine, sondern wenn, dann habe ich immer eine ganze Packung. Ach, du nimmst die auf einmal ein, die Packung dann? Ja. Wegen der Wirkung, weil einzeln wirken die gar nicht mehr. Richtig. Kriegst du die, kann man die ohne ein Rezept bekommen? Ja, kann man ohne Rezept bekommen. Mhm. So, jetzt sind wir am Mittag. Wie sieht's dann so am Nachmittag oder am Abend aus? Ja, also ich versuche das halt für mich, wenn ich alleine bin, so zu machen, dass ich, also am Tag, wenn ich dann keine Apfelmittel nehmen möchte, vielleicht 3 trockene Brötchen gegessen habe. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich studiere. Du studierst. Nun stelle ich mir so vor, dass man das vielleicht mal ein paar Tage durchhält, mit nur 3 trockene Brötchen zu leben. Kannst du überhaupt noch normal laufen und hast du noch genug Kraft? Ja, das war ja eben das Problem. Ich habe eine Zeit lang halt versucht, gar nichts zu essen, um dann mich halt runter zu hungern, aber da fehlt dann die Kraft. Mhm. Wie groß bist du und wie schwer bist du? 1,70 und im Augenblick 50 Kilo. Mhm. Mhm. Also ich habe eine Freundin gehabt in der Schule, die hatte richtig Magersucht. Die war 1,70 und hat dann 33 Kilo gewogen. Du bist auf dem besten Wege dazu, ist dir klar, ne? Ja, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das nicht auch will, weil, weißt du, es ist so, ich bin also in Semesterferien daheim und am Wochenende und eigentlich umgeben von vielen Leuten, die es merken könnten, aber nicht merken. Und meine Mutter hat es mal so ansatzweise gemerkt, sie hat also eine leere Packung bei mir gefunden und mich darauf angesprochen. Also du möchtest, dass die Leute das merken? Und deshalb möchtest du noch mehr abnehmen, damit die Leute merken, wie schlecht es dir geht? Also es ist so, nein, ich möchte, also es ist nicht so gezielt, aber ich weiß, dass ich halt meine Probleme, die ich habe, dadurch versuche zu lösen, dass ich halt, ja, selbst nicht so fertig mache. Ich weiß nicht genau, welche Hauptprobleme hast du denn? Ja, das ist schon, weiß ich nicht. Also ich bin so allgemein immer so ziemlich niedergeschlagen und habe auch nicht so richtig Lust gehabt, das zu studieren, was ich jetzt studiere. Was studierst du? Jura. Oh, bist du von den Eltern so hingedrängt worden in die Richtung? Nein, aber ich habe halt studieren sollen irgendwas und Jura kam ich da sehr leicht rein. Ich habe halt kein sehr gutes Abi und ich wollte halt auch was Gutes machen, weil halt meine älteste Schwester schon Medizin studiert. Da wolltest du jetzt auch was zeigen, ne? Was du kannst und machst. Ja. Obwohl es gar nicht dein Ding ist. Richtig. Was würdest du denn gerne machen, wenn du auswählen könntest? Du kannst im Prinzip ja auswählen. Was würdest du gerne machen? Also ich hätte gerne sowas gemacht wie Publizistik oder so, so schreiben. Ich schreibe halt unheimlich gerne, aber ich habe es auch... Noch besteht die Möglichkeit dazu, das zu machen? Ich habe es versucht. Ich wollte wechseln, aber die haben mir gesagt, da müsste ich dann 3-4 Jahre warten. Und das dauert halt zu lange. Okay, lass uns das mal mit dem Beruf nicht weiter vertiefen, aber auf jeden Fall ist da sicher auch ein arges Problem mit verbunden, ne? Dass du etwas tust, was du nicht willst. Und das ist wie eine Selbstvergewaltigung, wenn man auch beruflich sich in sowas hineindrücken lässt. Hast du denn, du hast diesen Fall verfolgt von der Freundin, von der Bekannten? Ja. Die ist dann wahrscheinlich zwangsernährt worden, ne? Ja, in die Psychiatrie gekommen und jetzt zwangsernährt und so weiter. So, letztendlich, Svenja, steht dir das alles bevor? Ja. Es wird nicht mehr lange dauern, wenn du jetzt so weitermachst, wie du weitermachst. Abgesehen von den schweren körperlichen Schäden, das weißt du ja alles, ne? Ja. Dass du dann die Bauchspeicheldrüse, der Magen, der Darm, die Nieren, alles Mögliche kann ruiniert sein nach einer gewissen Zeit. Ja, richtig. Ja, das Problem ist, weißt du, ich weiß das und es wird einem ja auch wirklich ständig gesagt in Apotheken. Also, fast hätte mir so eine Frau es nicht verkauft, weil die hat mich halt wiedererkannt. Und, Nein, der Fakt ist einmal, du bist magersüchtig. Das ist ganz klar. Dann hast du ein großes Problem, ein großes seelisches Problem. Aus diesem Problem resultiert diese Magersucht. Und du bist auf dem allerbesten Wege dabei, dich zu ruinieren, deinen Körper kaputt zu machen. Somit auch dein Leben eigentlich kaputt zu machen. Ja. Das muss dir klar sein. Ja. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Du machst so weiter, wie du jetzt drauf bist. Und es gibt den großen Crash, dass du vielleicht wirklich zusammenklappst und irgendwann in vielleicht auch zwangseingewiesen wirst oder sogar in der Psychiatrie landest. Oder du unternimmst von deiner Seite aus etwas, Svenja. Ja. Und da weißt du, wir haben also Selbsthilfegruppen. Ich habe also so ein Heft gehabt, wo Selbsthilfegruppen drin standen. Und ich hätte das, was ich habe, so eher als Essstörung klassifiziert. Also nicht jetzt gerade schon Magersucht, weil, also dafür kam ich mir dann doch noch ein bisschen zu. Naja, die Magersucht ist eine Essstörung, es ist ja auch egal, wie wir es nennen wollen. Ja, nur es wäre mir halt peinlich, dahin zu gehen, wenn die anderen dünner sind als ich, habe ich Angst, dass ich da noch mehr reinrutsche, als ich ohnehin schon drin bin. Du warst aber noch nie bei einem Psychologen? Nein. Warum nicht? Ich hast mich nicht getraut und ich bin halt über meinen Vater versichert und mein Vater ist selbst auch Arzt und der ist halt bekannt bei allen hier und da habe ich halt Angst, wenn ich hingehe, dann geht das Gerede halt los und naja. Gut, aber dafür muss natürlich jetzt irgendeine Lösung gefunden werden. Nur weil du Angst hast, dass der Papa das irgendwie mitkriegt oder so, was wäre überhaupt los, wenn du es dem Vater erzählen würdest? Der hat dafür kein Verständnis, also das ist für ihn... Okay, dann muss er auch nicht einbezogen werden. Dann müssen andere Wege gefunden werden. Aber das, was du jetzt machst, ist so unglaublich falsch, Svenja. Falscher geht's schon gar nicht mehr. Ja, ich weiß das. Das weißt du, ne? Ja. Aber aus diesem Wissen muss jetzt auch eine Initiative entstehen. Sonst bringt dieses ganze Wissen und das Gerede darüber nichts. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass es falsch ist und ich wundere mich überhaupt, dass du noch gesund bist, Mensch. Also ich wundere mich oftmals, was Körper aushalten können. Gerade in dem gesamten Bereich Essstörung, dass Frauen, Männer haben das ja weniger, Frauen über Jahre ihrem Körper wirklich so übel zusetzen und sie dennoch noch nicht zusammengeklappt sind. Ja. Das kann aber wirklich jeden Tag passieren. Ich vermute ja auch, dass dein ganzes Leben überhaupt nicht im Lot ist. Du hast wahrscheinlich auch keinen Freund. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Du hast auch nicht so einen tollen engen Freundeskreis? Nee, eigentlich weniger. Und du hast wahrscheinlich auch überhaupt niemanden, dem du so ganz offen das alles hinlegst, ne? Ja, doch, einen schon. Also es ist ein Freund von mir, der ist, der kann nichts machen. Der sagt halt, ich soll es lassen und er weiß auch nicht, wer mir helfen kann. Er ist also ein paar Monate jünger als ich nur. Und letztendlich kann man Leuten, die in so einer Situation sind, wie du, ne? Kann man direkt nicht helfen. Nur in der Form, dass man ihnen sagt, wie beschissen sie schon dastehen. Und das stehst du. Und an welchem Abgrund du dich bewegst. Und dass du schwer krank bist. Du bist schon schwer krank, Svenja. Ja. Und letztendlich kannst du dir nur selbst helfen, indem du nämlich entscheidest, ich gehe jetzt zu einem Psychologen. Und ich suche mir jetzt irgendeinen Weg, das finanziell und was weiß ich hinzukriegen und dass die Eltern das nicht mitkriegen. Da biete ich dir gleich gern noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an, wie man das vielleicht organisieren kann und tricksen kann. Aber dich kann niemand zu einem Psychologen hintreiben. Das musst du machen. Ja, ich weiß. Und ich will dir auch nochmal sagen, wie kannst du dich denn auf sowas einlassen, etwas zu studieren, nur weil die Erwartungshaltung da ist, vielleicht von den Eltern oder auch von der Schwester, weil die was ordentlich studiert, was du nicht willst. Das ist ganz schlimm, wenn man sowas macht, Svenja. Ja. Und wenn du im Moment noch da irgendwie 4 Jahre warten musst auf Publizistik, dann such dir ein ähnliches Fach aus, was dich vielleicht, mach Germanistik oder Theaterwissenschaften oder weiß ich was, oder studier Journalistik oder werde initiativ und such dir was dein Ding ist. Ja, so, ich wäre ein bisschen selbst, wollte ich ja eigentlich auch. Also es ist nicht so, dass mein Vater jetzt gesagt, du musst jetzt Jura machen und so, sondern ich wollte mir selbst halt auch beweisen, dass ich was kann, weil ich kam mir schon so immer so ziemlich minderwertig vor halt und wollte mir halt auch beweisen, dass ich das kann. Und ich habe halt aber aufgrund meiner Essstörungen, die halt schlimmer geworden sind, seitdem ich nicht mehr zu Hause bin, auch teilweise ja auch nicht die Kraft gehabt, morgens zur Uni zu gehen und da habe ich viel verpasst im Semester. So Svenja, wir beenden jetzt hier mal das Gespräch. Ja, ist okay. Und heute Nacht ist die Annette, meine Psychologin, im Hintergrund. Und ich bitte dich, mit ihr jetzt noch weiterzureden. Okay, danke, tschüss. Du legst auf und sie ruft dich gleich an, die Annette. Okay, alles Gute. Tschüss, Domian. Wiederhören, tschüss. Wen haben wir hier? Jetzt ist Ramona da. Hallo Ramona. Ja, hallo Domian. 16 Jahre alt? Ja. Hallo, was ist dein Thema? Also mein Problem ist, dass meine beste Freundin vor circa 3 Wochen gestorben ist. Wie alt war die? Sie war so alt wie ich, auch 16. Auch 16 Jahre. Und wie ist das passiert? Bei einem Autounfall. Also ihre Mutter ist dabei auch verstorben. Ihr Vater liegt noch mit einem Schädelbasisbruch auf der Intensivstation. Und zwar war das so, dass da ein Geisterfahrer auf der Autobahn war. Und der ist zwar noch rechtzeitig ausgewichen, aber die sind auch ausgewichen und dabei vorne Leitplanke gefahren. Ist deine Freundin und auch die Mutter sofort am Unfallort verstorben oder im Krankenhaus? Ja, beide da verstorben. Wie eng war diese Freundschaft? Sehr eng. Also ich kannte sie schon seit 12 Jahren, seit dem Kindergarten. Und intensiv befreundet waren wir seit 6 Jahren. Wie hast du es erfahren? Aus der Zeitung und dann hat mir auch noch ihre Großmutter gesagt. Kann man das überhaupt dann im ersten Moment glauben? Nein, die erste Woche habe ich das gar nicht realisiert, da habe ich auch nicht geweint oder so. Ich stand auch irgendwie ein bisschen unter Schock, glaube ich. Warst du dann auf der Beerdigung? Ja. Wie hast du das empfunden? Ist das in dir so angekommen und wie hast du das aufgenommen? Ja. Versteht man, dass das in dem Moment überhaupt, dass da soll jetzt meine Freundin liegen in dem Sarg? Ja, das habe ich da auch noch nicht so richtig realisiert. Mhm. Also es war ein komisches Gefühl. Mhm. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt drin liegt. Mhm. Weil eine Woche vorher, da habe ich noch mit ihr gesprochen und so. Mhm. Habt ihr viel so zusammen Sachen gemacht? Jeden Tag? Ja. Jeden Tag? Ja. Mhm. Wart ihr zusammen auch auf der Schule? Nein, das nicht, aber wir haben trotzdem eine super Freundschaft gehabt. Mhm. Gehst du jetzt ab und zu mal zum Friedhof, zu ihrem Grab? Ja, bis jetzt war ich jeden Tag da. Jeden Tag? Mhm. Ja. Nimmst du da was mit auch? Oder redest du mit ihr dann? Ja, genau, ich rede dann richtig mit ihr. Mhm. Und irgendwie, wenn ich da sitze, habe ich auch wirklich das Gefühl, dass sie mir zuhört. Mhm. Also, das ist ganz seltsam. Mhm. Und der Papa von deiner Freundin liegt noch schwer verletzt im Krankenhaus. Ja. Hast du den mal besucht? Kann man den schon besuchen? Oder? Nein. Das also nicht. Da dürfen nur Angehörige hin, glaube ich. Für den ist das natürlich auch ein unermessliches Unglück, ne? Seine Frau und seine Tochter verloren zu haben. Ja. Weiß man denn, ob er wieder überhaupt richtig gesund wird? Weißt du das? Hast du da irgendwas? Nein, weißt du da habe ich keine Information drüber. Gibt es da noch andere Freunde von ihr, mit denen du mal so ein bisschen darüber reden kannst, auch über deine Gefühle und deine Trauer? Oder? Also, wir hatten an sich keinen gemeinsamen Freundeskreis. Mhm. Aber ich hatte noch eine andere Freundin, der habe ich das auch erzählt, aber sie wusste halt auch nicht, wie sie mir da helfen sollte. Sie meinte, sie hat das jetzt nicht so krass gesagt, aber sie meinte halt letztendlich auch, ich müsste selber zusehen, wie ich damit zurechtkomme. Mhm. Ja, so hart ist das Leben dann, ne? Dass man sowas gesagt bekommt. Ja. Deswegen finde ich, ist es ein Glück, wenn man mit anderen Menschen über so einen Schmerz immer und immer wieder reden kann. Letztendlich helfen kann einem natürlich niemand dabei. Aber ich glaube, dass dieses Sprechen, so wie auch deine Besuche auf dem Friedhof, glaube ich, sehr, sehr gut tun, die für dich auch sehr wichtig sind, weil du sprichst ja dann mit deiner Freundin. Du hast das Gefühl, dass sie da ist, sagst du. Ja, aber manchmal, wenn ich dann abends nach Hause komme oder so, dann vermisse ich sie so stark. Mhm. Ich weiß nicht. Ich glaube, Ramona, dass das ganz lange noch anhalten wird. Und dass du das musst du aushalten. Das ist das Schlimme, wenn man einen Menschen, den man sehr gerne oder sehr geliebt hat, wenn man den verliert. Ja. Dass man eben sehr lange Zeit einen sehr tiefen Schmerz hat. Und das Falscheste, was man machen kann, ist, dass man sich dann so ganz in sich zurückzieht. Kannst du denn mit irgendjemandem drüber reden, zum Beispiel mit deinen Eltern oder deiner Mutter? Ja, mit denen habe ich schon drüber geredet, aber sie wussten halt auch nicht direkt, wie sie mir helfen sollen. Mhm. Also, direkte Hilfe gibt es ja auch nicht, Ramona. Es gibt ja niemand, der jetzt sagt, ah, Ramona, ich mache jetzt das und das. Aber ich versuche mir jetzt teilweise auch irgendwie schon einzureden, dass sie nur im Urlaub ist oder so. Nein, sie ist nicht im Urlaub. Sie ist nicht im Urlaub und das ist halt, dass du die Realität dir halt auch wirklich immer wieder vor Augen hältst, dass sie verstorben ist und dass es ein ganz großes Unglück gab. Und dass sie nie wiederkommen wird. Hm. Ja. Weißt du, ich glaube, hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern und zu deiner Mutter? Ja, kann man schon sagen. Mhm. Ich glaube, dass es einfach in Ordnung ist, wenn du ihr immer wieder so erzählst von deinen Gefühlen. Und wenn dir zum Weinen zumute ist, dann weine auch von deiner Mutter. Und du kannst ihr auch so sagen, ich weiß, Mama, du kannst mir nicht so direkt helfen, aber es ist gut, wenn du da bist. Und ich glaube, dass du dich da auch gar nicht schämen brauchst vor ihr. Hm. Ja. Es ist so traurig. Es ist so super traurig, wenn sowas passiert ist. Aber man muss reden und man muss sich klar machen, dass da jetzt etwas ganz Schlimmes passiert ist und dass man das so alt auch nicht ändern kann mehr. Ne? Hm. Du bist sehr traurig, auch im Moment, ne? Ja, weil gerade wenn ich dann abends im Bett liege oder so, dann kommt das alles wieder hoch. Und dann denke ich auch daran, wie ich jetzt nochmal mit ihr vor ein paar Wochen Streit hatte und so. Hm. Kommt ja auch so ein schlechtes Gewissen, dass du denkst, ach, wäre ich doch nicht so unfreundlich damals zu ihr gewesen. Hm. Aber ich glaube, ihr wart ja richtig gute Freundinnen, ne? Ja, an sich schon. Ja, da kommt das auch schon mal vor, dass man sich auch mal zofft und da braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Du hast es ja im Grunde genommen nicht böse und übel gemeint. Sondern es ist so im Eifer des Gefechts, ist dir da was rausgerutscht und ihr ja auch. Sie hat ja auch wahrscheinlich irgendwas Doofes zu dir gesagt. Und dann war es ja auch wieder gut hinterher. Ja, bloß ich frage mich jetzt auch sehr oft, wieso sie gerade jetzt gestorben ist. Mhm. Sie hat das eigentlich nicht verdient gehabt. Mhm. Sie war so ein netter Mensch. Und Ramon, das fragen sich alle Menschen, die einen geliebten Menschen verlieren. Warum gerade der? Es gibt, man denkt dann ja, warum gerade der? Und er war so jung noch. Und es sterben so viele wunderbare Menschen, auch so jung. Und man fragt sich, warum, warum, warum? Mhm. So ist leider Gottes dieses Leben, in dem wir hier sind. Ja. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin auch mal ein paar Worte redest. Bist du damit einverstanden? Ja, okay. Ja, dann leg mal auf und die Annette wird dich, sie ist gerade noch am Telefonieren, aber sie wird dich gleich zurückrufen. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Mhm. Also ich gucke auch täglich Big Brother und der Christian tut mir auch total leid, weil ich finde, dass er von diesen Leuten da drin auch total fertig gemacht wird. Also ich finde auch, die Steffi muss raus. So. Na okay. Also wir rufen dich nochmal an, Ramona, okay? Ja, okay. Alles gut, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Bettina, 30 Jahre Hallo, alt. Jürgen. Hallo Bettina, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Und zwar möchte ich mit dir über Sex reden. Du willst mit mir über Sex reden? Ja. Mhm. Also folgendes, meine Situation ist zurzeit folgende. Ich war 11 Jahre mit meinem Mann zusammen und vor einem Monat haben wir uns getrennt. Mhm. Seither habe ich keine Lust mehr auf Beziehung und mein Problem ist derzeit, also die Männer haben scheinbar Angst, wenn man ihnen offen mit dem Thema Sex begegnet. Also ich sage halt, was ich will. Ich sage, ich möchte keine Beziehung, ich möchte nur einen Mann fürs Bett. Das ist eigentlich den Männern doch recht angenehm. Die Männer haben aber Angst, dass sie gleich dann so eine Beziehungsgeschichte an der Backe haben. Nee. Ich sag das ja gleich, dass ich keine Beziehung möchte. Ja. Dass ich nur also meinen Spaß haben möchte, mit denen von mir aus auch weggehe und einen schönen Abend verlebe. Ja. Aber dann halt im Bett lande und dann halt guten Sex. Und also ich weiß nicht, vielleicht gerate ich immer an die Falsche, aber irgendwie, scheint es nicht so ganz zu klappen. Ja, wo lernst du denn diese Männer kennen, denen du das dann so offen erzählst und sagst? Ja Gott, also Diskos, Bistros. Also ganz normal draußen im Leben, im Alltag, in ja, der Freizeit? Ja, schon. Ich bin auch offen im Geschäft oder so, also klar, du auch mal rum oder so. Also ich arbeite nur noch Teilzeit, weil ich halt auch eine kleine Tochter habe. Aber, Ich bin ganz erstaunt, wirklich, weil mir immer und immer wieder Männer erzählen und man weiß das aus der Vergangenheit, dass, oder immer wieder, wenn man mit dem Thema konfrontiert wird, dass zu viele Frauen da sind, die sich dann gleich verlieben und gleich an Beziehung denken und sich binden wollen und dass man dann diesen ganzen Salat an der Backe hat. Ne? Richtig. Und es ist doch eigentlich wunderbar, auf Menschen oder in deinem Fall auf Frauen zu treffen, die sagen, hier knallhart, so ist es, ich habe Bock auf Sex. Ja. Ich will keine Beziehung, lass uns eine gute Nacht miteinander verbringen und dann bin ich wieder weg und tschüss. Ja, oder mehrere gute Nächte. Also ich sehe das auch so, dass man so, feste, lockere Beziehung will ich jetzt nicht gerade sagen, aber ja Gott, also wenn man sich im Bett gut versteht und sonst nett. Ich sehe schon gleich wieder, wie viele Faxe hier bei uns einlaufen. Bitte gibt uns die Telefonnummer von Bettina. Aber wir wollen hier niemanden verkuppeln hier. Ja, ich glaube, du bist einfach an die Deppen bisher gestoßen. Ja, wahrscheinlich. Ja, also wirklich. Lebst du in einer größeren Stadt oder in einer kleinen? Eher klein, ja. Ja, vielleicht liegt es auch daran, ne? Da kennt man sich dann so und dass die Angst haben. Dass Nee, kennen nicht direkt. Also das würde ich nicht sagen, gell, aber... Das klingt so nach Schwabenländle, ne? Wo man kann. Ja. Richtig. Vielleicht sind die Männer, die kenne ich da nicht. Vielleicht sind die ein bisschen anders. Vielleicht sind die ein bisschen biederer, ne? Und ja. Ich weiß es ja nicht. Genau. Du solltest mal hier ins Rheinland kommen. Ja. Hier nach Köln. Was meinst du, du hättest so einen Spaß, du kämst gar nicht mehr, du kannst gar nicht mehr wissen, wo der Dom steht oder so. Prima. Was machen wir jetzt mit dir? Ja. Mann, also ich möchte dich nur ermutigen, nicht zu glauben, dass alle Männer sofort immer eine lange Beziehung mit dir eingehen. Ich glaube es wirklich nicht. Aus eigener Erfahrung und aus dem Kenntnisstand von oder Wissensstand über viele Männer, es ist nicht so. Mhm. Das ist halt, ich bin halt 30 und... Das ist ein wunderbares Alter. Ja, aber die meisten Männer in dem Alter, also so, sagen wir mal, ab 35 oder so, die sind halt... Dann meistens... Das stimmt, das ist natürlich ein Problem. Aber du kannst ja auch so einen knackigen 25-Jährigen angeln. Ja, aber die haben es meistens im Bett nicht so drauf. Ja, das stimmt, die müssen noch ein bisschen was lernen. Aber so um Ende 20, um die 30 gibt es ja noch genug Männer, die auch Solo sind. Ja, ja. Aber die haben meistens irgendwie schon, ja gut, wer in dem Alter nicht in einer Beziehung ist oder verheiratet ist oder. Jetzt sag mir nochmal, wie lange du offensiv die Männer anballerst? Du bist, was, 11 Jahre verheiratet und bist jetzt, was hast du gerade gesagt, noch gar nicht so lange getrennt, ne? Von deinem. Nee, einen Monat. So, und wie lange machst du das jetzt schon so, dass du Männer ansprichst? Ja, seit dem Monat. Seit dem Monat. Na gut, das ist noch nicht repräsentativ jetzt für eure Gegend. Ne? Du musst jetzt noch weitere Monate baggern. Ich bin sicher, dass du so um Weihnachten rum schon so richtig geilen, sauguten Sex hattest, auch bei euch im Schwabenland. Prima. Ne? Ich bin ganz offen, ganz zuversichtlich, dass das klappt. Genau. Alles Gute und viel Spaß. Und das ist ja ein sicher neuer Lebensabschnitt jetzt für dich, ne, den du da angefangen hast. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich genieße es jetzt in vollen Zügen. Ja, so soll es auch sein und ich wünsche wirklich gutes Gelingen. Alles klar. Tschüss, vielen Bettina. Dank, Domian. Tschüss. Ciao. Sabine, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Sabine. Ich rufe nochmal an wegen dem Thema von gestern und dann habe ich auch einen Tipp für den jungen Mann, der die Zahnprobleme hat. Ja, wir hatten einen Mann, der nicht zum Zahnarzt geht seit über 10 Jahren, der ganze Mund verfault. Ne? Ja. Und hast du mir jetzt nur den Tipp oder hast du auch eine eigene Krankheit zu erzählen? Ich hab eine Krankheit zu erzählen und habe auch den Tipp. Fangen wir mit deiner eigenen Geschichte an. Und zwar leide ich unter Migräne. Mhm. Und es passiert mir auch oft in der Öffentlichkeit, dass mir übel wird, dass ich mich übergeben muss, dass dann Haufen Schaulustige drumherum stehen und sagen, ja, die hat ja wohl was getrunken. Weißt du, Sabine, bei Migräne denken ja ganz viele Leute, ach, die soll sich nicht so anstellen, die hat ein bisschen Kopfschmerzen, haben wir alle mal. Das ist aber nicht, das ist bei mir so extrem, ich übergebe mich, kann dann alleine nicht mehr aufhören, brauche auch dringend einen Arzt. Ganz plötzlich kommt das? Ja. Also wie so ein Anfall, regelrecht. Ja, ich habe zwar auch Medikamente, aber da ich nierenkrank bin, helfen die Medikamente auch teilweise nicht und es ist auch alles so gefährlich, die immer ständig zu nehmen. Mhm. Dann ist mir das im Kino passiert, plötzlich im Kino musste ich mich übergeben und da ich am Ende der Reihe saß, konnte ich ja auch nicht aufstehen, sonst hätte ich ja die anderen Leute. Mhm. Es ist furchtbar peinlich, ja, in der Öffentlichkeit. Was hast du gemacht? Du hast denn in die anderen Reihen reinge... Nein, ich habe mir eine Papiertüte von einer Freundin geschnappt und dann da rein und hinterher gesagt, komm, jetzt geh mal raus, haben aber... Und du hattest zufällig diese Papiertüte dabei? Ja, dann haben wir das Kinopersonal Bescheid gesagt, die haben dann auch einen Krankenwagen gerufen, man ist ja dann auch... gegenüber den anderen Leuten auch fair, ne? Mhm. Naja, aber es ist... Aber ich muss das nochmal fragen, diese Papiertüte, hast du, weil sowas immer wieder passieren kann, schon immer so ein... Nee, sie hatte Popcorn gegessen und die war alle. So. Aber die anderen haben das ja trotzdem gemerkt. Naja, klar, deswegen haben wir das dem Personal auch gesagt, dass sie da gleich sauber machen, aber in der Straße, in der Fußgängerzone, in der U-Bahn oder S-Bahn, es ist peinlich, weil sie dann wirklich denken, ich hätte was getrunken. Mhm. Ich stehe dann nur drum rum, gaffen, keiner sagt was und hilft was. Also wie ist das denn, wenn dir das jetzt meinetwegen auf der Straße passiert? Dir wird ganz stark übel, du musst dich übergeben. Und wie geht das dann weiter? Sagst du auch in dich zusammen? Oder wie ist das? Ja, ich suche mir eine Gelegenheit, wo ich mich hinsetzen kann. Mhm. Ja, und dann ja. Und ich kriege ringsherum nichts mehr mit. Und hast rasende Kopfschmerzen dabei? Ja. Und wie lange hält so ein Anfall an? 3 Tage. 3 Tage? Ja, ich kriege den zwar im Krankenhaus ein Medikament, aber so 3 Tage habe ich diese wahnsinnigen Kopfschmerzen. Das heißt, du musst immer nach so einem Anfall ins Krankenhaus? Ja. Es muss immer ein Krankenwagen geholt werden. Was machen die im Krankenhaus dann mit dir? Mich am Tropfen, Flüssigkeit und starke Medikamente gegen Schmerzen und gegen Übelkeit. Wie lange leidest du an dieser Migräne? Mindestens seit 15 Jahren. Boah. Meine Mutter hat das. Aber dann warst du doch schon irrsinnig oft im Krankenhaus. Ja. Wie viel mal? Hast du das mal zusammengezählt? Nee, also die Notaufnahme, wenn ich dann komme, die wissen schon, aha. Mhm. Ja, das ist peinlich. Und auch da gibt es keine Medikamente, die man so kontinuierlich nehmen kann, um es zu reduzieren zumindest, dass die Gefahr, einen Anfall zu kriegen. Ja, doch. Es gibt welche auch immer wieder neue, aber da ich auch Nierenkram bin, geht es ja auch auf die Nieren. Und genau. Mhm. Da sagte meine Ärztin, ja, das passen Sie auf, denken Sie an Ihre Nieren und das ist immer wie so ein Kreislauf. Ne? Bist du berufstätig? Nee, momentan nicht. Geht das deshalb nicht? Nö, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Naja, ich dachte, wenn du mitten im Beruf so einen Anfall bekämst, je nachdem, was für einen Beruf du machst, dann könnte man das ja auch sich gar nicht vorstellen. Mhm. Sag mal, Sabine, jetzt geht unsere Sendung gerade zu Ende. Du wolltest aber noch einen Tipp loswerden. Sag dir ja, mal schnell noch. Und zwar dieser junge Mann mit dem Zahnarztproblem. Mhm. Es gibt so gute Zahnärzte, die machen das unter Vollnarkose. Mhm. Und ich habe das machen lassen. Mhm. Und ich bin total stolz. Es gibt ein Selbstbewusstsein, man kann wieder den Mund aufmachen. Man kann lachen, ne? Genau, ja. Und er sollte das machen. Und der Vollnarkose ist wirklich nicht schlimm. Er merkt ja nichts, er schläft. Mhm. Und hinterher habe ich mir das auch eigentlich so schlimm vorgestellt, aber überhaupt nicht. Also gut, das ist dann noch ein richtiger Tipp. Derjenige wirklich machen. Und er hat ja auch eine Freundin, die kann er mitnehmen, die kann Händchen halten. Bei mir war meine Mutter mit und ist... Hat gut geklappt. Aber das heißt, du hast auch so eine Phobie gehabt immer vor Zahnärzten. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich zum Zahnarzt und ich habe ja auch Kinder. Ja, ich muss jetzt leider ganz radikal abbrechen, Sabine, weil die Sendung gleich weg ist. Dann wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende. Dir auch von Herzen und alles Gute und danke für den Tipp noch. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von Domian. Mein Team, Thomas Reinke, Wolfram Schwikowski, Roland Lohr, Jan Hölz, Anne Buchholz, Johannes Hiller, Nikolaus Schelzig, Angela Koch und Ferdinand Nies. Unsere Themen nächste Woche lauten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Erlebnisse an der Haustür und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Erlebnisse in Bus und Bahn. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Bis dahin, ciao. 2 Uhr. Sie hören nach.